Wir bringen die Kriminalserie Maigret und von Georges Simenon. Heute Abend Maigret und die Bohnenstange. So, jetzt habe ich sie. Bei der Hitze sind die Wespen wie verrückt. Wenn sie aber auch immer das Fenster auflassen, Chef. Soll ich hier drin ersticken? Haben Sie meinen Tabaksbeutel nicht gesehen? Ja, hier ist er ja, Herr Maigret. Oh ja. Vielleicht ein schönes, kühles Bierchen aus der Brasserie? Und bis es hier ist, ist es warm. Wie spät? Gleich 23:30, Zeit fürs Mittagessen. Da ist Besuch für Sie, Chef. Sie sagt, Sie kennen sie. Wer ist es? Ach so, eine ehemalige. Ernestine Micou, genannt die Bohnenstange, die Sie vor 10 Jahren in der Rue de la Lune mal verhaftet haben. Ich erinnere mich weder an den Namen Micou noch an Ernestine die Bohnenstange. Aber Rue de la Lune? Rue de la Lune? Das war doch... Herein. Sind Sie bei der Polizei? Kennst du diese Brieftasche? Das Ding hat meine Kollegin gedreht. Welche Kollegin? Ihren Namen weiß ich nicht. Bei uns heißt sie Lulu. Wo ist die Lulu? Suchen Sie sie doch. Ist doch Ihr Geschäft. Ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Im Gegenteil. So fühle ich mich am wohlsten. Ich habe einen Haftbefehl. Na also, nehmen Sie mich doch fest. Sehen Sie sich an. Habe ich nicht nötig. Mir ist warm, es ist mein gutes Recht, mich nackt auszuziehen. Kommen Sie mit. Oh, bitte, so wie ich bin. Ziehen Sie sich an. Ich denke nicht daran. Du brauchst auch noch Hilfe. Wickeln Sie die Tischdecke und raus mit ihr. Raus, raus! Tja, das war vor 10 Jahren. Lass sie hereinkommen. Ist gut, Chef. Sind Sie mir immer noch böse? Nehmen Sie Platz. Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich mit Ihnen über Alfred sprechen möchte. Wer ist Alfred? Mein Mann. Seinen Spitznamen werden Sie kennen. Alfred der Trauerkloß. Der Geldschrankknacker? Ja. Alfred ist Spezialist in Geldschränken. Na, Sie wissen ja, dass er bei der Firma Planchard eine erste Kraft war, als er noch Geldschränke baute, statt sie zu knacken. Aber nicht um alles in der Welt würde er jemanden umbringen. Er ist ein gefühlvoller Mensch, der um jede Kleinigkeit Tränen vergießt. Für Sie ist er nur ein Dieb. Aber er hofft immer, dass ihm einmal der große Schlag gelingt und dass wir dann auf dem Lande leben können. Aber jetzt hat er sich, ohne es zu wollen, in eine Sache verwickelt. Herr Kommissar, die stinkt. Und deshalb bin ich hier. Wo wohnen Sie? Quai de Jemappe, gerade gegenüber der Saint-Martin-Schleuse. Ist Alfred jetzt dort? Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Er hat vorletzte Nacht ein Ding gedreht. Und dann hat er sich dünner gemacht, hm? Na, nicht so schnell, Herr Kommissar. Also... Seit mehreren Nächten fuhr er immer um dieselbe Stunde weg. Und ich weiß, das hat was zu bedeuten. Na und vorgestern Abend hat er seinen Werkzeugkasten mitgenommen, war mir klar, dass er arbeiten wollte. Ich weiß, dass er in Neuilly war, hat er mir gesagt. Moment, heute ist Donnerstag. In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch. Um welche Zeit ist er vom Quai de Jemappe weggefahren? Gegen 11 Uhr, wie an den vorhergehenden Abenden. Mit seinem Fahrrad. Ach, mit dem Fahrrad. Dann müsste also gegen Mitternacht in Neuilly gewesen sein. Und wann haben Sie ihn wiedergesehen? Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Und Sie glauben, ist ihm was passiert? Er hat mich antelefoniert um 5 in der Früh. Und an seiner Stimme, da habe ich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Hallo? Tina? Ja, wo bist du denn? In der Nähe der Gare du Nord, in einem kleinen Café. Pass auf, Tina. Ich muss unbedingt für eine gewisse Zeit verschwinden. Alfred, was ist denn passiert? Ich war gerade am Schloss beschäftigt. Da ist der Schein meiner Taschenlampe auf ein Gesicht in der Zimmerecke gefallen. Ich habe gedacht, es sei jemand lautlos reingekommen und sähe mir zu. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Augen tot waren. Tot? Ja, tot. Eine Frau. Sie hatte Blut auf der Brust und einen Telefonhörer in der Hand. Ich wollte gleich weg, aber da hat ein Auto vor dem Gitter gehalten. Ein Mann ist ausgestiegen und auf die Haustür zugegangen. Wie er in den Hausflur gekommen ist, bin ich durchs Fenster. Ja, hattest du? Ja, ja, eine Scheibe herausgeschnitten, um hereinzukommen. Also ich muss jetzt weg. Halt deinen Mund, ich schreib dir Postlage. Ja, aber Alfred, warum willst du denn? Bleib doch da. Nein, nein, nein, ich muss jetzt weg. Bitte halt dicht. Ja, 24 Stunden habe ich mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Ich habe alle Zeitungen gekauft, weil ich glaube, es müsste doch irgendwas von einer ermordeten Frau da drin stehen. Zentrale? Bitte gebt mir das Polizeirevier in Neuilly. Hallo? Quai des Orfèvres, Kommissar Maigret. Hatten Sie in den letzten 48 Stunden keinen Mord zu melden? Nein. Nein? Auch keine Leiche auf der Landstraße? Kein Nachtalarm? Absolut nichts. Danke. Nichts. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich zu Ihnen gekommen bin? Ich glaube. Das Ärgerliche ist, dass keine Leiche da ist. Na, glauben Sie, dass Alfred geschwindelt hat? Oder dass ich schwindle? Sie werden das Haus in Lüge leicht ausfindig machen können. Die Firma Planchard muss ein Verzeichnis ihrer Kunden haben. Und wenn er Ihnen schreibt, zeigen Sie mir dann seinen Brief. Sie lesen ja noch vor mir. Jetzt, wo Sie wissen, dass er mir Postlagern schreiben will. Und wenn alles, was über Sie erzählt wird, wahr ist, dann werden Sie mir auch glauben. Warum? Weil Sie sonst schön dumm wären. Sind Sie natürlich nicht. Ich lasse Ihnen die Telefonnummer von der Kneipe unter unserer Wohnung da. Wenn Sie mich aufsuchen möchten, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich ziehe mich nicht wieder aus. Jetzt behalte ich lieber mein Kleid an. Es sind ja auch 10 Jahre vergangen. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Zentrale? Bitte Brasserie Dauphine. Lücker! Ja, Chef, was ist? Machen Sie das Fenster auf! Jawohl, Chef. Brasserie Dauphine? Schicken Sie mir ein Pernod. Oder vielmehr zwei Pernod. Mensch, der hat ein Parfum am Leib. Kennst du Alfred, den Geldscheinknacker? Den Trauerkloß? Hat er was ausgefressen? Es scheint, dass er in dem Augenblick, als er in einer Villa in Neuilly einen Geldschrank knacken wollte, auf eine Leiche im Zimmer gestoßen ist. Hm. Er ist ausgekniffen, hat in der Nähe der Gare du Nord zuletzt telefoniert. Geh rüber ins Büro von Janvier. Er hat eine Liste der Firma Planchard mit all den Kunden, bei denen Alfred Geldschränke eingebaut hat. Hm? Beeil dich. Wir haben uns 2 Pernod bestellt. Bin sofort zurück, Chef. Zentrale? Bitte, Gare du Nord. Ach, machen Sie das für mich. Die sollen Ihnen sagen, wann morgens nach 5 Uhr ein Zug nach Brüssel oder Amsterdam geht. Ich hab schon, Chef. Ein einziger Kunde in Neuilly. Guillaume Sell, Zahnarzt, Rue de la Ferme 43a. Sind Sie angemeldet? Ich möchte Herrn Zahnarzt Dr. Serre sprechen. Er empfängt nur auf Anmeldung. Wollen Sie bitte sagen, dass Kommissar Maigret ihn zu sprechen wünscht? Oh, bitte entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Sprechstunde ist von 3 bis 5. Mein Sohn legt nicht allzu großen Wert auf Laufkundschaft. Wenn Sie mir bitte hier hinein folgen wollen, ich möchte die Jalousien geschlossen halten, dann bleibt es angenehm kühl. Bitte treten Sie näher. Ich muss Sie leider einen Augenblick um Geduld bitten. Mein Sohn hält um diese Zeit sein Mittagsschläfchen. Oh, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Ich möchte nicht indiskret erscheinen, Herr Kommissar, Aber mein Sohn hat vor mir keine Geheimnisse. Und ehe ich ihn wecke, möchte ich doch gern Ihr wissen, Sohn ist verheiratet, Frau Serr. Er ist zweimal verheiratet gewesen. Ist seine zweite Frau hier? Sie ist nicht mehr da, Herr Kommissar. Sind Sie um Ihretwillen hierher gekommen? Mein Sohn ist vor 15 Jahren Witwer geworden und er hat sich erst vor 2,5 Jahren wieder verheiratet. Maria war eine seiner Patientinnen, eine geborene Holländerin und lebte allein in Paris. Ja, eigentlich hatte ich Guillaume ermutigt, sich wieder zu verheiraten, weil ich mir sagte, dass er auf diese Weise nicht allein dastehen würde. Denn schließlich bin ich 72. Ist Maria gestorben? Gestorben? Verzeihen Sie, ich glaubte, sie sei tot. Sie ist auf und davon. Nach einem Streit? Oh, Guillaume ist kein Mensch, der sich streitet. Nach einem Streit mit Ihnen? Ich bin zu alt, um mich noch zu streiten, Herr Kommissar. Ich kenne das Leben zu gut und lasse jeden... Wann hat sie das Haus verlassen? Vor 2 Tagen. Hat sie einen Grund dafür genannt? Wollen Sie, dass ich offen heraussage, was ich denke? Sehen Sie, Maria war in einem für Frauen gefährlichen Alter. Wir alle haben mehr oder weniger eine Reihe von Jahren, in denen wir nicht wir selber sind. Jede Nichtigkeit regt uns auf. Wir setzen uns nur zu leicht falsche Gedanken in den Kopf. Ja, ich verstehe. Das war bei ihr der Fall. Ja, sie träumte nur noch von ihrem heimatlichen Holland und verbrachte ganze Tage damit, ihrer dort wohnenden Freundin zu schreiben. Sie ist also am Dienstag weggefahren? Mit dem Zug 49 von der Gare du Nord. Dem Nachtzug? Ja. Den Tag über hat sie ihre Koffer gepackt. Ihr Sohn hat sie zum Bahnhof gebracht? Nein. Sie hat sich ein Taxi von der Ecke des Boulevard Richard Wallace geholt. Seitdem hat sie Ihnen kein Lebenszeichen gegeben? Nein. Ich glaube auch nicht, dass es Sie drängt, uns zu schreiben. Lady Frau, erzählen Sie mir bitte bis in alle Einzelheiten, was am Dienstagabend hier im Hause geschehen ist. Sie haben kein Dienstmädchen? Nein, Herr Kommissar. Eugenie, unsere Zugehfrau, kommt jeden Morgen um 9 und geht um 5. Heute hat sie gerade ihren freien Tag. Hat sie ihrer Schwiegertochter beim Packen geholfen? Sie hat die Koffer hinuntergetragen. Wie viele? Oh, einen großen Koffer und 2 lederne Handkoffer. Eugenie ist also wie gewöhnlich um 5 gegangen. Ja, genau so war es. Entschuldigen Sie, aber es ist das erste Mal, dass ich auf diese Weise ausgefragt werde. Und ich muss Ihnen sagen, Ihr Sohn ist an jenem Abend ausgegangen? Er hat einen Spaziergang gemacht, kurz vor dem Abendessen, wie immer. Oh, wahrscheinlich hat er ein Aperitif getrunken. Er trinkt nie. So. Wir sind zu Tisch gegangen, sobald er heimkam. Alle 3? Maria ist heruntergekommen, als ich gerade die Suppe aufgetragen hatte. Es hat keine Auseinandersetzungen gegeben? Nicht die mindeste. Die Mahlzeit ist schweigend verlaufen. Ich wusste, dass Guillaume die Sache trotz alledem ziemlich nahe ging. Wohin geht diese Tür dort? Zum Arbeitszimmer meines Sohnes. Was ist denn? Treten Sie doch näher, Herr Serr. Entschuldigen Sie bitte. Ich hatte ein Geräusch gehört und dachte... Kommissar Maigret, der Grund meines Besuchs ist, dass wir Anlass haben zu glauben, Sie seien das Opfer eines versuchten Einbruchs geworden. Wer hat Sie denn auf so etwas gebracht? Es ist also bei Ihnen nicht eingebrochen worden? Wenn, dann hätte ich nicht verfehlt, das Polizeirevier zu benachrichtigen. Haben Sie einen Geldschrank? Ja. Es ist ein Geldschrank der Firma Planchard, der vor rund 18 Jahren eingebaut worden ist. Oh, ich erinnere mich an das Datum des Einbaus nicht mehr. Das geht ja auch niemandem etwas an. Sie schlafen im ersten Stock, Ihre Mutter und Sie? Ja. Ihr Arbeitszimmer und Ihr Behandlungsraum sind hier nebenan im Erdgeschoss. Erlauben Sie wohl, dass ich einen Blick hineinwerfe. Warum sollen wir Herrn Maigret den Wunsch nicht erfüllen? Dann kann er doch sehen, dass bei uns nicht eingebrochen worden ist. Bitte. Das hier ist das Arbeitszimmer. Ah, da ist ja der Geldschrank. Und dort geht's zum Behandlungszimmer. Ist schon lange her, dass die Fensterscheibe hier ersetzt worden ist. 4 Tage. Bei dem Gewitter neulich hat das Fenster offen gestanden. Und da ist es... Haben Sie den Glaser kommen lassen? Nein. Mein Sohn bastelt so gern. Alle kleinen Reparaturen im Hause erledigt er selber. Herr Maigret hat kein Recht, uns zu belästigen, Mama. Bitte gib jetzt keine Antwort mehr. Dann darf ich Sie jetzt... Ja, danke schön, es genügt. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, dann kommen Sie bitte, wenn mein Sohn nicht da ist. Na, Herr Kommissar? Ernestine, wie kommst du hierher? Alfred hatte natürlich auch eine Liste. Nun? Nichts Besonderes. Was denn? Er behauptet also, es hätte keine Leiche in dem Arbeitszimmer gelegen? Komm, trink mit mir ein Bier da drüben auf der Terrasse der Kneipe. Hab ich schon. Warum hat er denn nicht die Polizei davon benachrichtigt, dass man versucht habe, bei ihm einzubrechen? Bitte, der Herr? 2 Bier, bitte. Sofort. War denn keine Scheibe herausgebrochen? Eine Scheibe ist kürzlich ersetzt worden. Sie scheint vor 4 Tagen zerbrochen zu sein an dem Gewitterabend. Der lügt. Ganz sicher lügt irgendwer. Das Bier, bitte. Hat Ihnen der Zahnarzt auch erlaubt, ich sei Sie herauskommen? Kennen Sie Dr. Sir? Natürlich, er kommt ja jeden dritten Abend und trinkt heimlich sein Schlückchen. Heimlich? Naja, das nenne ich so, weil er seine 2 Glas Rotwein immer ganz schnell hinunterstürzt, ehe er rübergeht zu seinem Haus, gleich eine Pfefferminzpastille schluckt. Hat wohl Angst vor seiner Mutter. Ich zahle gleich. Danke sehr. Taxi! Kann ich dich mitnehmen und irgendwo absetzen? Ich fahre zum Quai. Ach bitte, setzen Sie mich beim Châtelet ab. Schade, dass Sie glauben, ich lüge. Das habe ich nicht gesagt. Das könnte auch Alfred sein. Nika, komm, ich habe Arbeit für dich. Wegen Alfred dem Trauerkloß oder der Bohnenstange oder Dr. Serre? Wird das ein richtiger Fallchef? Red nicht so viel bei der Hitze. Notier dir, als erstes musst du in Neuilly den Mädchennamen einer Holländerin feststellen, die vor 2,5 Jahren den Zahnarzt Guillaume Serre geheiratet hat. Versuch, alles von ihr rauszukriegen. Ah, Familienverhältnisse, Vermögen, Freunde in Holland. Ist gut, Chef. Ja, sie soll das Haus in der Rue de la Ferme am Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr abends verlassen und den Nachtzug nach Holland genommen haben. Sie soll selber zur Ecke des Boulevard Richard Wallace gegangen sein und sich ein Taxi geholt haben. Also Taxifahrer verhören. Ist in Ordnung, Chef. Alles, Chef? Nein, lass dir helfen, damit wir Zeit sparen. Ich möchte, dass die Leute des Viertels, Lieferanten, Geschäftsleute und so weiter, über die Serres ausgefragt werden. Wie viele sind es? Mutter und Sohn. Mutter über 70, Sohn ungefähr 50. Ich gehe nach Hause. Was hast du heute gemacht? Nichts Besonderes, Frau Maigret. Eine Geschichte mit einer Holländerin, die ermordet worden ist, aber vielleicht auch noch irgendwo lebt. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt spazieren zu den großen Boulevards und setzen uns dort auf eine Terrasse. Und was hast du morgen vor? Dasselbe wie heute. Eine Nachricht von Lucas, Herr Maigret. Die Frau heißt Maria van Aerts. Sie ist gebürtig aus Sneek in Holländisch-Friesland. Sie hat vor ihrer Ehe in einer Familienpension in der Rue de Longchamp gewohnt. Ja, ist gut. Dann wartet eine alte Dame auf Sie. Soll ich Sie reinlassen? Oh ja, lass sie kommen. Ja. Bitte? Sie haben wohl schon auf meinen Besuch gewartet, Herr Kommissar. Nehmen Sie Platz, gnädige Frau. Danke. Stört Sie der Rauch? Ach, mein Sohn raucht den ganzen Tag Zigarren. Ach, entschuldigen Sie ihn nur bitte. Ich fürchte, ich habe ihn schlecht erzogen. Sehen Sie, ich habe nur dieses eine Kind und als mein Mann starb, da war er erst 17. Wir haben fast immer zusammen gelebt, mein Sohn und ich. Und ich vermute, dadurch ist er ein bisschen menschenscheu geworden. Ich dachte, er sei schon mal verheiratet gewesen. Ja, das ist er auch. Seine erste Frau hat nicht lange gelebt. Wie viele Jahre nach der Heirat ist sie gestorben? 2 Jahre. Seltsam, nicht wahr? Mit Maria hat er auch nur 2 Jahre zusammengelebt. Woran ist die erste Frau gestorben? An einem Herzschlag. Aber ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, warum ich hier gekommen bin. Ich lege Wert darauf, mich bei Ihnen wegen Guillaume zu entschuldigen. Hat er mich belogen? Wie bitte? Warum sollte er Sie belogen haben? Wann ist die Fensterscheibe zerbrochen? Bei dem Gewitter letzte Woche. Es ist am hellen Tag passiert? Es muss gegen 6 Uhr abends gewesen sein. Sodass also die Zugefrau Eugenie nicht mehr bei Ihnen war? Nein, sie geht ja um 5 von uns weg. Maigret. Die Brunnenstange. Ja, Ernestine, ich höre. Das Café, wo Alfred telefoniert hat, das ist in der Rue de Maubeuge, Nez Gare du Nord. Der Wirt erinnert sich, weil es sein erster Kunde war. Verstehe. Um 5.30 Uhr ging der Zug. Und er hat noch nicht geschrieben? Nein. Nein? Sie glauben mir wohl nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich dir glauben kann. Danke, Ernestine. Forster, Sie sind sich bewusst, dass Sie aus freien Stücken hierher gekommen sind? Allerdings, ich möchte, dass sich die Peinlichkeit von gestern so rasch wie möglich aufklärt. Dann wollen wir also die Geschehnisse von der letzten Mahlzeit durchgehen, die Sie gemeinsam eingenommen haben. Wann waren Sie mit dem Essen fertig? Gegen 7:30. Ich habe das Geschirr in den Ausguss gestellt und bin nach oben gegangen. Sodass Sie beim Weggehen Ihrer Schwiegertochter nicht dabei gewesen sind? Ich habe keinen Wert darauf gelegt. Ich habe ihr unten im Wohnzimmer auf Wiedersehen gesagt. Ich bin ihr nicht böse. Jeder isst, wie er eben isst. Und wo war Ihr Sohn während der Zeit? In seinem Arbeitszimmer, glaube ich. Sie wissen nicht, ob er eine letzte Aussprache mit seiner Frau gehabt hat? Das ist unwahrscheinlich. Sie ist wieder nach oben gegangen und ich habe gehört, wie sie sich in ihrem Schlafzimmer fertig gemacht hat. Wer hat das Taxi geholt? Maria. Das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt. Haben Sie sie wegfahren sehen? Ja. Wer hat den großen Koffer zum Taxi getragen? Der Fahrer. Und wissen Sie noch, wie er aussah? Nein. Ich glaube, nein. Ihr Sohn war nach wie vor in seinem Arbeitszimmer? Ja. Und was ist dann geschehen? Sind Sie wieder hinuntergegangen? Nein. Sie sind nicht zu Ihrem Sohn gegangen? Nein, er ist zu mir heraufgekommen. Ihr Sohn war in Ihrem Schlafzimmer? Ja. Er hat das Haus nicht verlassen? Nein. Warum? Wo stellt er seinen Wagen unter? Ungefähr 100 Meter von uns entfernt, wo ein paar ehemalige Pferdeställe in Privatgaragen umgebaut sind. Eine davon hat er gemietet. Sodass er seinen Wagen herausholen und wieder hineinbringen kann, ohne gesehen zu werden? Warum sollte er sich verstecken? Sie haben gehört, wie er zu Bett gegangen ist. Um wie viel Uhr? Ich habe kein Licht gemacht. Und nachher haben Sie nichts mehr gehört? Nichts? Nun Mittwoch früh. Sie gehen wahrscheinlich als Erste hinunter. Ja, jetzt im Sommer um 6:30. Sind Sie auch in das Arbeitszimmer gegangen? Kann sein. Sie wissen es nicht mehr? Doch, ich glaube. War die zerbrochene Scheibe schon ersetzt? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird, Herr Maigret. In jener Nacht ist ein Mann bei Ihnen eingestiegen. Ach. Was hat er denn gewollt? Den Geldschrank aufbrechen. Er ist ins Haus gelangt, indem er eine Fensterscheibe rausschnitt, um das Fenster zu öffnen. Die Scheibe, die der Gewittersturm ohnehin zerbrochen hatte? Oder dann hat er sie wohl auch selbst wieder eingesetzt. Was hat er denn mitgenommen? Er hat nichts mitgenommen. Weil in einem gewissen Augenblick seine elektrische Taschenlampe etwas im Zimmer beleuchtet hat, was er dort zu finden nicht erwartet hatte. Was denn? Die Leiche einer Frau, die sehr wohl die Ihrer Schwiegertochter gewesen sein könnte. Hat er Ihnen das gesagt? Warum lassen Sie den Mann nicht herkommen und seine Beschuldigung vor mir wiederholen? Er ist nicht in Paris. Herr Kommissar, ich weiß nicht, um was es sich handelt und frage Sie auch nicht danach. Ich bin nur eine alte Frau, die niemals jemandem Böses getan hat. Erlauben Sie mir jetzt, dass ich Sie bitte, sofort zu uns zu kommen. Ich zeige Ihnen alles, was Sie sehen wollen. Und mein Sohn, wenn er erst im Bilde ist, wird Ihnen unbedingt Rede und Antwort stehen. Wann kommen Sie, Herr Maigret? Vielleicht heute Nachmittag. Hat Ihr Sohn während der letzten Tage sein Auto benutzt? Das müssen Sie ihn selber fragen, nicht wahr? Ist er in diesem Augenblick zu Hause? Das kann sein. Als ich wegging, war er da. Eugenie ebenfalls? Die ist sicher da. Ich danke Ihnen. Wenn ich fort bin, Herr Kommissar, dann versuchen Sie mal einen Augenblick, sich in meine Lage zu versetzen. Und vergessen Sie dabei, dass Sie sich Ihr Leben lang mit Verbrechen befasst haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst es seien, dem man plötzlich Fragen stellt, wie Sie sie mir gestellt haben. Dass Sie selbst verdächtigt würden, Sie hätten jemanden umgebracht. Bis heute Nachmittag, Herr Maigret. Gib mir das Polizeirevier Neuilly. Sofort. Neuilly, Inspektor Hier, Maigret. Ah, wie geht's? Heißt aber sonst danke. Hör mal zu, die Sache ist kitzlig. Es handelt sich um den Zahnarzt. Du kennst ja die Geschichte. Ja. Schick einen Beamten mit einer Vorladung zu ihm. Du musst schnell handeln, bevor seine Mutter wieder zu Hause ist. Sie war gerade bei mir. Hast du einen Haftbefehl? Na, ich krieg im Augenblick keinen. Aber du musst ihn aufs Revier bringen, so oder so. Und dann stell einen Mann an diese Garagen da, die früher Pferdeställe waren. Der Zahnarzt hat eine davon gemietet. Und sieh dich vor, der Kerl ist schwierig. Ich komme sofort zu dir. Dass wir Sie gestört haben, Herr Serra, aber ich möchte gern, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Ich bin von Inspektor Vanneau vom Revier Neuilly vorgeladen worden. Soll ich das so auffassen, dass Sie sich weigern, mir zu antworten? Kategorisch. In Ordnung. Warten Sie, der Inspektor wird Sie empfangen. Na, was ist? Nichts. Der Mann kennt seine Rechte. Du musst ihm pro forma ein paar Fragen stellen über seinen Wagen und über Dienstagabend. Du lieber Himmel. Na los. Bitte, Herr Serra, treten Sie ein. Setzen Sie sich. Bitte? Es handelt sich um eine Feststellung und ich werde Ihre Zeit nicht unnötig beanspruchen. Sie sind der Eigentümer eines Wagens mit der Nummer RS8822L. Ja. Dieser Wagen ist nach wie vor in Ihrem Besitz? Ja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal benutzt? Warum stellen Sie mir diese Frage? Nehmen wir mal an, Ihr Wagen hätte einen Unfall verursacht. Hat er das? Nehmen wir an, seine Nummer sei uns gemeldet worden als Nummer eines Autos, das jemand angefahren hatte. Hätte. Wann? Wann? Nehmen wir an... Dienstagabend. Dienstagabend. Wo? In der Nähe der Seine. Mein Wagen ist am Dienstagabend nicht aus der Garage herausgekommen. Es könnte ihn ja jemand ohne Ihr Wissen benutzt haben. Das glaube ich nicht. Die Garage ist abgeschlossen. Sie behaupten also, Sie hätten Ihr Auto am Dienstagabend nicht benutzt und auch später in der Nacht nicht. Wo sind die Zeugen des Unfalls? Ja, es genügt. Weiter habe ich keine Fragen an Sie zu stellen, Herr Serra. Ich danke Ihnen. Schade um Ihre und meine Zeit. Also, ich habe getan, was ich konnte, Maigret. Du hast es gesehen. Ja, danke. Das habe ich. Du schon wieder? Ich habe heute Morgen eine Karte bekommen. Hier, Ansichtskarte aus La Hava. Von Alfred? Seine Handschrift. Da steht ja nichts drauf. Nur meine Postlageradresse. La Hava, also nicht nach Belgien. Hat wohl Angst vor der Grenze gehabt. Ich muss Sie etwas fragen, Herr Maigret. Ob er verhaftet wird? Ja. Er kann nicht verhaftet werden, weil er nicht in Flagranti erwischt worden ist und weil Herr Serra keine Anzeige erstattet hat. Also wird er in Ruhe gelassen? Wenn er nicht gelogen hat und wenn nicht was anderes passiert. Ich werde eine Annonce aufgeben, dass er zurückkommen kann. Er liest alle Tage dieselbe Zeitung, wegen der Kreuzfahrträtsel. Es sieht so aus, Herr Maigret, als ob Sie kein Zutrauen hätten. Wozu? Ich weiß nicht, zu der ganzen Sache. Ach. Oder zu sich selbst. Hallo, Chef. Ich habe eine Menge Tipps über die Frau. Maria Serra, Mädchenname Van Arts. Sie hat ein Jahr lang in der Pension in der Rue de Longchamp gewohnt. Sie hat eine Freundin in Amsterdam, Gertrude Austin. Dieser Frau Austin hat sie schon aus der Pension immer lange Briefe geschrieben. Geh in dein Büro, Lücker, und ruf Amsterdam an wegen der Adresse. Ja, gut. Hallo? Jean-Louis, hat sich das Taxi, mit dem Maria Serra zur Gare du Nord gefahren sein soll, gefunden? Noch nicht. Dann lass die Gare du Nord sein. Alfred, der Trauerklos, ist in Le Havre. Du ziehst los und pflanzt dich in Neuilly in der Rue de la Ferme auf, gegenüber der Nummer 43a. Du kannst dich in die Kneipe dort setzen, die haben ein gutes Bier. Wenn du jemanden aus dem Haus kommen siehst, der noch größer und noch breiter ist als ich, dann folgst du ihm. Wer ist das? Guillaume Serra, der Zahnarzt. Er hat wahrscheinlich seine Frau umgebracht. Monsieur, Rue de la Ferme 43a. Warten Sie hier. Jean-Vier? Nichts Neues, Chef. Niemand raus oder reingegangen? Niemand. Wie spät? 10:05. Dann muss gleich die Haushälterin rauskommen. Da ist sie schon. Frau Eugenie? Was wollen Sie von mir? Ich bin von der Polizei. Ich mag die Polizei nicht. Ihr gutes Recht. Mögen Sie Ihre Herrschaft? Wanzen sind das. Die alte Frau ist ja auch. Die ist eine Xantippe. Aber ich habe keine Zeit, ich muss zum Autobus. Ich fahre Sie nach Hause. Kommen Sie, steigen Sie ein. Na. Was ist nun eigentlich los? Maria Serre ist unauffindbar. Na klar, sie ist ja in Holland. Auch in Holland ist sie unauffindbar. Warum muss sie denn mit aller Gewalt gefunden werden? Weil man annehmen muss, dass sie ermordet worden ist. Warum nehmen Sie die beiden nicht fest? Wir haben noch keine Beweise. Wie soll ich Ihnen verschaffen? Was ist am Dienstag geschehen? Sie hat den ganzen Tag ihre Koffer gepackt. Stand die Abreise seit längerer Zeit fest? Seit ihrem letzten Herzanfall. Bei jedem Anfall hat sie davon gesprochen, dass sie zurück in die Heimat will. Nahm sie Medikamente? Alle drei nehmen welche. Ist der Serre krank? Alle reichen Leute sind krank. Ach, sind die Serres reich? Vermutlich. Und Maria? Die sicher auch, sonst hätte sie nicht geheiratet. Jetzt müssen wir rechts fahren, bis zur übernächsten Querstraße. Ist Ihnen nichts aufgefallen, als Sie Ihren Dienst am Mittwochmorgen angetreten haben? Nichts. Haben Sie nicht gemerkt, dass im Laufe der Nacht eine Fensterscheibe zerbrochen war? Sie irren sich im Datum. Das war früher, als das schwere Gewitter war. Wer hat die Scheibe eingesetzt? Der Serre. Sowas macht er immer selbst. Er bringt sogar die Klosetts in Ordnung, wenn sie verstopft sind. Fensterscheibe und den Kitt hat er sich selber gekauft. Wahrscheinlich von dem Eisenwarenhändler in der Rue de Longchamp. So, jetzt hier, bei der zweiten Laterne halten. Ich danke Ihnen. Adieu. Wir fahren zurück. Zur Rue de la Ferme? Ja, fahren Sie durch die Rue de Longchamp. Wenn die Eisenhandlung noch offen ist, halten Sie einen Augenblick. In Ordnung. Guten Abend. Guten Abend. Gibt es bei Ihnen Fensterglas? Haben wir. Und Kit? Selbstverständlich. Haben Sie die Maße? Es ist nicht für mich. Kennen Sie Herrn Serre? Den Zahnarzt? Ja, der hat bei uns ein Konto. Haben Sie ihn während der letzten Tage gesehen? Ich nicht. Ich bin erst vorgestern aus den Ferien wiedergekommen. Entschuldigen Sie, Sie sind doch der berühmte Kommissar Maigret. Ja, sehen Sie mal im Kontobuch nach, ob Herr Serre während Ihrer Ferien hier war. Selbstverständlich. Hier, letzte Woche hat er Fensterglas gekauft. An welchem Tag? Freitag. Da war Donnerstag das Gewitter gewesen. Freitag. Ach, sehen Sie mal, diese Woche ist er nochmal da gewesen. Was? Mittwoch. Er hat eine Scheibe von denselben Maßen gekauft. 42 mal 65. Und nochmal ein halbes Pfund Kitt. Sind Sie ganz sicher? Ich kann Ihnen sogar sagen, dass er zu sehr früher Stunde gekommen ist. Denn es ist der erste Verkauf an diesem Tag. Ich danke Ihnen, mein Lieber. Ach, Herr Maigret. Nehmen Sie das Kontobuch unter Ihr Kopfkissen, Leute. Ja. Ich schicke morgen für jemanden, der die Seite fotografiert. Jawohl. Wohin soll es jetzt gehen, Herr Kommissar? Zur Rue de la Ferme 43a. Jetzt werden wir mal dem Herrn Zahnarzt den Zahn ziehen. Warten Sie hier an der Kneipe. Jean-Vier? Nichts Neues, Chef. Doch. Komm, lass uns dort in der Kneipe ein schönes, kühles Bier trinken. Magen. Zwei Bier. Zwei Bier. Meldung, Herr Kommissar. Wer sind Sie? Der Posten vom Revier Neuilly, der vor den Garagen stand. Drei Bier. Drei Bier. Was gibt's? Ich bin gerade abgelöst worden. Aber ich wollte Ihnen melden, was mir die Concierge von dem Mietshaus erzählt hat, das gegenüber von den Garagen ist. Die hat nämlich am Dienstag nach Mitternacht Herrn Zahner Serre wegfahren sehen, nach der Seine zu. Woher weiß sie das so genau? Ja, ihr Mann hat sie geweckt, weil er so grässliche Zahnschmerzen hatte. Und im selben Augenblick sieht sie drüben den Zahnarzt auftauchen. Deshalb hat sie sich's gemerkt. Herr Wirt? Bitte schön, Herr Maigret. Haben Sie Telefon? Hab ich. Bitte in der Zelle. Dürfen wir bei Ihnen so eine kleine Filiale aufschlagen? Aber selbstverständlich. Jetzt kommt sowieso niemand mehr. Wir haben ja eigentlich nur Mittagstisch. Hier bitte. Hier ist Maigret. Gebt mir mal nacheinander Jean und den Erkennungsdienst und meldet mir alles, was für mich kommt, bis auf Weiteres hierher. Neuilly, was haben Sie für eine Nummer? 74242. 74242. Gut, Herr Maigret. Hallo? Jean, bist du's? Keine Nachrichten von Luca? Er telefoniert gerade mit Amsterdam. Gut. Wenn er Verbindung mit Frau Ostin hat, sofort hierher legen. Gibt's die Zentrale zurück. Ja. Verbinde weiter. Möhr, sind Sie selber? Ja. Ich habe zwei Aufträge für Sie. Schicken Sie morgen früh einen Fotografen in die Eisenwarenhandlung in der Rue de Longchamp und lassen Sie die beiden Seiten des Kontobuchs fotografieren, auf denen Käufe von Zahnarzt Serre eingetragen sind. Ja. Zweitens, viel delikater, Sie müssen heute Nacht in der Garage von Zahnarzt Serre einbrechen. Ein Gendarm steht davor und zeigt Sie ihn. Und den Wagen, der drin steht... Mit allen Schikanen untersuchen. Ja, höchstwahrscheinlich hat man damit Dienstagnacht eine Leiche transportiert. Alles klar. Danke. Entschuldigen Sie, Chef, aber warum gehen Sie denn nicht rüber zu dem Zahnarzt? Weil ich mir erst den Verhaftungsbefehl besorgen muss und den kann ich nur aus Amsterdam kriegen. Wahrscheinlich für Sie. Hallo. Ich bin's. Ach, Frau Maigret. Wär's dir recht, wenn wir in einem kleinen Restaurant in der Rue de la Ferme 43a so eine Kleinigkeit tränken? Ich habe wahrscheinlich noch ein oder zwei Stunden zu tun. Ich komme. Nimm ein Taxi. Jetzt ist nur noch in einem Zimmer, im ersten Stock Licht da drüben. Sein Schlafzimmer? Oder das der Mutter. Mhm. Mürs wird mit dem Erkennungsdienst schon in der Garage sein. Hoffentlich. Hallo? Für Sie, Herr Maigret. Amsterdam. Ja? Amsterdam, ich verbinde. Hallo? Kommissar Maigret, spreche ich mit Frau Ostin? Ja, am Apparat. Ich rufe Sie wegen Ihrer Freundin Maria Serre an. Oh ja, wo ist sie? Ich sollte sie am Mittwochmorgen hier vom Bahnhof abholen. Ihre Freundin wird vermisst. Was wollen Sie damit sagen? Glauben Sie, dass Maria tot ist? Vielleicht hat sie Ihnen nie geschrieben, sie sei unglücklich? Ohne glücklich war sie nicht gerade. Sie mochte die alte Dame nicht. Ihre Schwiegermutter? So ist mein Herr. Ist schon länger her, dass sie Ihnen das geschrieben hat? Ein paar Wochen nach der Hochzeit und seit einem Jahr schrieb sie mir, sie wollte von ihm weg. Ich sollte für sie in Amsterdam eine Wohnung in unserer Nähe suchen. Haben Sie die Briefe alle aufgehoben? Oh, alle, mein Harry. Ich will sie schicken, die wichtigsten. Mein Herr, ist sie ermordet? Das könnte sein. Mein Gott, Ihr Mann? Ich weiß nicht. Hören Sie, Frau Ostin, Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Haben Sie ein Auto? Ja, mein Herr. Es wäre sehr nett, wenn Sie jetzt gleich zum Polizeipräsidium fahren würden. Da ist die ganze Nacht offen. Sie sagen dem Inspektor vom Dienst, Sie vermissten Ihre Freundin Maria und wünschten, dass sofort Nachforschungen eingeleitet würden. Ist gut, ich fahre hin. Und vergessen Sie die Briefe nicht, die Sie mir versprochen haben zu schicken. Nein, mein Herr. Danke, gute Nacht. Gute Nacht, mein Herr. Hallo, Amsterdam. Ja? Nicht rennen. Bitte Kriminalpolizei, Inspektor vom Dienst. Kriminalpolizei? Paris Mordkommission. In ein paar Minuten wird sie eine Frau Ostin aufsuchen und Fahndung nach Frau Maria Serre verlangen. Wir brauchen, um eingreifen zu können, offiziell Anzeige. Bitte schicken Sie Blitztelegramm mit der Aufforderung an uns, Fahndung in die Wege zu leiten. Wohin? Quai des Orfèvres, Kommissar Maigret. Na, bist du endlich fertig? Guten Abend, Frau Maigret. Nicht ganz. Ich trinke noch ein Glas Bier und dann nehme ich dich mit. Nach Hause? Ins Büro. Oh, schön, ins Büro. Schauen wir, ich trinke noch eins mit, dann kannst du schlafen gehen. Deine Ablösung ist schon gekommen. Morgen wird ein harter Tag. Ja, ist gut, Chef. Da, sehen Sie mal. Jetzt geht das letzte Licht da drüben auch noch aus. Gute Nacht, Dr. Serr. Wie sieht dieser Dr. Serr aus? Wie ein Pascha. Ein Diplomat oder wie ein Gassenjunge. Weiß er, dass du ihn in Verdacht hast? Das muss grausig sein. Für die arme Frau muss es auch nicht gerade ein Vergnügen gewesen sein. Ich weiß. Aber es ist doch wahrscheinlich schneller gegangen, nicht? Vielleicht. Herr Maigret, wir sind zurück. Alles glatt gegangen? Hat niemand dazwischen gefunkt? Alles glatt. Keine Katze hat uns gestört. Oh, guten Abend, Madame. Du kennst doch Herrn Mörs vom Erkennungsdienst. Aber natürlich kennen wir uns. Und wie sieht's aus? Wir haben alle Teile des Wagens untersucht. Im Kofferraum hinten habe ich ein paar frische Kratzer festgestellt. Als sei ein großes Gepäckstück hineingeschoben worden? Das könnte sein. Ein Koffer oder eine Kiste. Keine Blutflecke? Nein, auch keine Haare. Der Wagen ist nicht gewaschen worden seit längerer Zeit. Nur das Innere. Sogar der Fußteppich ist rausgenommen worden und ausgeklopft. Ich habe mir gehörige Mühe geben müssen, ein bisschen Staub zusammenzubekommen. Also, ich analysiere ihn gleich. Ja, und ruf mich gleich an, wenn du was herausfindest. Bist du auch müde, Frau Maigret? Nein. Geht das immer so vor sich? Was? Eine Untersuchung, wenn du so spät nach Haus kommst. Das kommt drauf an. Aber jetzt können wir gehen. Ja, musst du denn nicht noch auf Mörs Analysen warten? Da kommt nichts raus. Ach, ist der Mörder so vorsichtig gewesen? Wir werden es morgen erfahren. Jetzt möchte ich erst mal schlafen. Ja. Ja. Ja. Habe ich Sie geweckt, Herr Maigret? Ich bin auf der Post, ist noch eine Karte für mich gekommen. Aus Le Havre? Aus Rouen. Nur die Ansicht und meine Adresse wie gestern. Ist bei Ihnen was Neues? Ja. Was? Es hat mit Fensterscheiben zu tun. Gut. Kommt drauf an, für wen? Für uns. Für Sie und für Alfred? Ich glaube, ja. Sie denken jetzt nicht mehr, dass ich gelogen habe. Hm? Im Augenblick nicht. Vielleicht setzt du dich heute Vormittag ein bisschen ins Besuchszimmer. Ins Präsidium? Ich komme. Wie spät? 7:30. Hier ist dein Kaffee. Danke. Hoffentlich dauert's nicht zu lang heute. Ich fürchte doch. Es gibt ein Verhör von vielen Stunden. Nehmen Sie Platz, Herr Sir. Ja. Ich möchte Ihnen ein schönes Foto zeigen. Hier sehen Sie. Erkennen Sie die Seite aus dem Kontobuch? Eine Fensterscheibe 42x65 und ein halbes Pfund Kit gekauft am Mittwoch früh 8:00. Sind Sie sich bewusst, was das bedeutet? Ich habe nichts zu sagen. Sie sind herzkrank, Herr Serr. Ich leide an einer Hypertrophie des Herzens, wie Sie wahrscheinlich auch. Ihr Vater ist an einer Herzkrankheit gestorben, als Sie 17 waren, nicht wahr? 17,5. Ihre erste Frau ist an einer Herzkrankheit gestorben. Ihre zweite Frau war gleichfalls herzkrank. Nach der Statistik leiden etwa 30% aller Menschen an einem Herzknacks. Sind Sie in einer Lebensversicherung, Herr Serr? Seit meiner Kindheit. Ihre Mutter nicht? Nein. Ihr Vater war es? Ich glaube. Ihre erste Frau ebenfalls? Ja. Und Ihre zweite Frau? Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist es, eine Summe von mehreren Millionen in Devisen und Gold in einem Geldschrank aufzubewahren. Woher wissen Sie das? Der Beamte, der jetzt, seit Sie hier sind, bei Ihnen Haussuchung macht, hat es mir durchgesagt. Sie wissen, dass Sie mit diesen Summen die Steuer betrogen haben? Ist das alles Ihr Geld? Ja. Und das Ihrer Frau? Ich spreche jetzt nur von der zweiten. Befand sich bis zum Dienstagnachmittag ebenfalls in diesem Geldschrank. Als sie mit dem Packen fertig war, ist sie heruntergekommen und ich habe ihr ausgehändigt, was ihr gehörte. Sagen Sie, Herr Serr, bei der Reise nach Amsterdam muss man zwei Grenzen überschreiten. Hatte Ihre Frau keine Angst, dass ihr Gold entdeckt und beschlagnahmt werden würde? Muss ich darauf antworten? Ich glaube, es wäre besser. Einer der Handkoffer meiner Frau hatte einen doppelten Boden. Sie hat ihn immer benutzt, wenn sie sich in Belgien oder in der Schweiz Gold gekauft hat. Sie geben Ihre Mitschuld an diesem Kapitaltransfer zu? Ich gebe sie zu. Jean-Vier, kannst du mal einen Augenblick herüberkommen? Ja, Herr Maigret. Herr Sir, mein Inspektor wird diesen Teil unserer Unterhaltung zum Protokoll nehmen. Wiederholen Sie ihm bitte genau, was Sie mir soeben gesagt haben. Ich komme sofort zurück. Arbeitet der Übersetzer schon? Ja, Frau Osten hat uns alle Briefe geschickt. Wo sitzt er? Gleich hier nebenan. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin gerade mit dem letzten Brief fertig. Können Sie mir schnell vorlesen? Ja, sie schreibt an ihre Freundin. Liebe Gertrude, ich reise Dienstagabend. Das steht fest. Ich kann es noch gar nicht erwarten. Und manchmal ist mir, als werde noch ein Ereignis eintreten, das mich an der Abreise hindert. Hab keine Angst. Mein Entschluss steht fest. Ich kann das Leben hier nicht länger ertragen. Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen. Die alte Dame ahnt nichts. Sie ist nach wie vor zu mir wie stets, sanft und lächelnd. Vorausgesetzt, dass ich alles tue, was sie wünscht. Sie ist die egoistischste Frau, die ich kenne. Der letzte Satz ist unterstrichen. Soll ich fortfahren? Bitte, ja. Sie schreibt dann weiter. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Gestern habe ich sehr gelacht. G. war in meinem Schlafzimmer. Da hat das Schubfach von meinem Nachttisch zufällig halb offen gestanden. Mechanisch hat er einen Blick hineingeworfen. Und da habe ich gesehen, dass er ganz blass geworden ist. Denn er hat meine kleine Pistole mit dem Perlmutterkolben gesehen. Und eine halbe Stunde danach kam auch prompt meine Schwiegermutter unter irgendeinem Vorwand herein, um mir zu sagen, es gehöre sich nicht, dass eine Frau eine Waffe besitze. Ich habe ihr geantwortet, es sei doch mehr ein Spielzeug. Aber sie hat erst nachgegeben, als ich ihr alle Patronen aushändigte, die hinten im Schubfach lagen. Das Lustige dabei ist, dass ich kaum, dass sie draußen war, in einer meiner Handtaschen eine weitere Schachtel Patronen fand, die ich vergessen hatte. Ich habe es ihr nicht gesagt. Danke, mehr brauche ich nicht zu wissen. Chef, Mörs hat gerade angerufen. Eine winzige Spur Ziegelstaub hat er gefunden, wie er von den Zehnschleppern liegen bleibt am Quai von Biancourt. Ruf Mörs an, er soll sich Ziegelstaub von dort besorgen, vergleichen. Und wenn es derselbe ist, sofort einen Taucher bei Biancourt in die Seine lassen. Wie spät? Halb elf. Seit 10 Minuten ist sie da. Wer? Die Mutter, die sitzt im Besuchszimmer. Na, lass sie sitzen. Gedenken Sie mich noch lange hier festzuhalten? Das hängt von Ihnen ab. Kann ich ein Glas Wasser haben? Nicht ein Glas Rotwein. Das möchten Sie doch bestimmt lieber, nicht? Wie viel hat Ihre erste Heirat Ihnen eingebracht? Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Solange die Leiche Ihrer zweiten Frau nicht gefunden ist, können Sie sie nicht beerben. Warum sollte sie nicht lebend gefunden werden? Glauben Sie das? Ich habe sie nicht umgebracht. Warum haben Sie Ihren Wagen am Dienstagabend aus der Garage gefahren? Ich habe ihn nicht herausgefahren. Die Concierge des Hauses gegenüber hat Sie gesehen. Es ist gegen Mitternacht gewesen. Gegen Mitternacht? Es sind da 3 Garagen. Sie hat sich irren können. Aber der Eisenwarenhändler nicht. Denn es war helllichter Tag, als Sie bei ihm Kit für eine zweite Fensterscheibe kaufen. Eine Aussage ist genauso viel wert wie seine. Vorausgesetzt, dass Sie Ihre Frau nicht ermordet haben. Was haben Sie mit dem großen Koffer gemacht? Damit wir Zeit sparen, wiederhole ich Ihnen ein für alle Mal, dass ich meine Frau nicht ermordet habe. Ich mache Sie auch darauf aufmerksam, dass ich nicht mehr auf Fragen antworten werde, die mir schon gestellt worden sind. Ist meine Mutter hier? Sie sitzt im Besuchszimmer. Haben Sie vor, sie den ganzen Tag über da sitzen zu lassen? Ich werde nichts unternehmen, Sie daran zu hindern. Sie ist frei. Ich möchte Ihren Beruf nicht ausüben. Ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein. Sie haben Ihre Frau ermordet, Sir. Und wahrscheinlich auch Ihre erste. Sie werden schon noch gestehen. Chef, die Bohnenstange ist im Besuchszimmer. Sie redet mit der alten Sir. Hol mir die, Ernestine. Ja. Wollen Sie nichts essen, Chef? Es ist 1 Uhr. Ja, Jean, bestellen wir Brot und 2 Bier, aber eiskalt. Was für Brote, Chef? Die haben jetzt einen prima Landschinken da drüben. Ja, lass mich in Ruhe. Sie hätten mich nicht wegholen sollen. Was hast du der Alten erzählt? Sie hätten jemand eine ganze Nacht lang Splitternacht im Büro festgehalten. Mitten im Winter und auch noch dafür gesorgt, dass das Fenster weit offen bleibt. So etwas ist doch niemals vorgekommen. Ja, aber es hat Eindruck auf Sie gemacht. Soll ich nicht lieber wieder zu ihr gehen? Wenn du willst. Aber dann muss der Inspektor, der mich zurückbringt, furchtbar grob mit mir umspringen, damit sie nichts wittert. Noch immer keine Nachricht von Alfred? Sie auch nicht? Nein. Lucas, führ sie zurück. Ja. Los! Raus hier! Also, das ist ein Kreuz! Was ist denn los? Sie rauskommen! Unverschämtes Frauenzimmer, die werden wir schon noch reinkriegen. Sie handeln falsch, Sir. Deshalb komme ich noch mal zu Ihnen. Wäre es nicht besser, Sie würden Farbe bekennen? Kann ich Sie sehen? Wen? Meine Mutter. Nein, vielleicht verhöre ich Sie selbst. Meine Mutter weiß nichts. Haben Sie denn gar kein Mitleid, Herr Kommissar? Mit wem? Mit einer alten Frau. Auch Maria wäre wohl gern eine alte Frau geworden. Wir werden ihre Leiche finden. Und die Autopsie wird ergeben, dass sie durch eine oder mehrere Kugeln getötet worden ist. Warum ist Ihre Frau unmittelbar vor ihrer Abreise mit der Waffe in der Hand zu Ihnen gekommen? Warum haben Sie geschossen? Ich habe nicht geschossen. Dann also Ihre Mutter? Auch meine Mutter nicht. Als Ihre erste Frau starb, da ist das so vor sich gegangen, dass Sie den Arzt rufen konnten, damit er die Sterbeurkunde ausstelle wie bei Ihrem Vater, nicht? Und so hatte eigentlich auch Maria sterben sollen. Auch sie war ja herzkrank. Aber es hat einen Zwischenfall gegeben. Und so hatten Sie plötzlich eine Leiche im Haus. Eine Leiche, die Sie nicht vorzeigen konnten. Verstehen Sie mich? Nein. Und Sie mussten sie ganz schnell verschwinden lassen, genau wie Ihr Gepäck und das Werkzeug des Einbrechers. Ich habe nichts zu sagen. Na gut, dann bleibt mir nichts übrig, als eine alte Frau zu quälen. Jean-Louis, du bist wieder dran. Ich beschäftige mich jetzt mit der Mutter. Welchen Beweis haben Sie? Würden Sie Ihrem Sohn ins Gefängnis folgen? Ich verstehe Sie nicht. Sie weichen eine Antwort aus. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Ihr Sohn keine Möglichkeit haben wird, sich aus der Affäre zu ziehen. Es kostet ihn den Kopf. Kann ich ein Glas Wasser haben? Seine erste Frau wird exhumiert. Sie wissen, dass man Spuren gewisser Gifte sogar noch an einem Skelett feststellen kann. Warum sollte er sie denn alle beide ermordet haben? Das ist nicht wahr, Herr Kommissar. Lassen Sie mich mit ihm reden. Erlauben Sie mir ein Gespräch unter vier Augen mit ihm, dann bekomme ich die Wahrheit heraus. Sie sind den ganzen Dienstagabend in Ihrem Zimmer gewesen? Ja. Sie sind keinen einzigen Augenblick hinuntergegangen? Nein. Warum hätte ich hinuntergehen sollen, da ja doch diese Frau endlich abreiste? Ihr Sohn, Frau Serre, hat weder seine erste noch seine zweite Frau umgebracht. Auch seinen Vater hat er nicht umgebracht. Was soll das heißen? 9 von 10 Giftmorden, Frau Serre, sind das Werk von Frauen. Ihre erste Schwiegertochter war wie die zweite herzkrank. Auch ihr Mann war es. Gewisse Drogen, die gesunde Menschen ohne allzu große Nachteile vertragen, können für Herzkranke tödlich werden. Zum Beispiel Atropin. Eine etwas stärkere Dosis kann sich für einen Herzkranken verhängnisvoll auswirken. So, dass also mein Mann... Ihr Mann ging viel aus, mehr als ihnen lieb war, und er brauchte Geld. Geld, das Sie mehr liebten als ihn. Sie haben immer Angst vor der Not gehabt, Frau Serre. Nicht um meinetwillen, meines Sohnes wegen. Was aber nicht bedeutet, dass... Später hat Ihr Sohn sich dann verheiratet. Eine andere Frau hat in Ihrem Haus gelebt. Eine Frau, die plötzlich ihren Namen trug und dieselben Rechte hatte wie Sie. Diese Frau, die ebenfalls an einer Herzkrankheit litt, war reich. Vielleicht reicher als Sie und Ihr Sohn. Und außerdem hatte sie eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Sie behaupten, ich hätte sie vergiftet, nachdem ich meinen Mann vergiftet hatte? Ja. dann habe ich wohl auch meine zweite Schwiegertochter vergiftet. Zufällig war sie herzkrank. Sehen Sie, von Anfang an habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum ihre Leiche verschwunden ist. Wäre sie lediglich vergiftet worden, so hätte es genügt, einen Arzt zu holen, der in Anbetracht von Marias Gesundheitszustand einen Herzschlag festgestellt hätte. Sie scheinen Ihrer Sache sehr sicher zu sein, Herr Maigret. Aber dann ist ein Zwischenfall eingetreten, der Ihren Sohn gezwungen hat, auf seine Frau zu schießen. Nehmen wir an, dass Maria in dem Augenblick, da Sie weggehen und ein Taxi holen, oder was wahrscheinlicher ist, dass sie ans telefonisch bestellen wollte, gewisse Symptome gespürt hätte. Maria fühlte, sie sei vergiftet. Deshalb kam sie in das Arbeitszimmer ihres Sohnes, wo Sie waren, weil sie wusste, dass Sie der Täter waren. Sie meinen also, ich hätte... Nein, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass wahrscheinlich Ihr Sohn geschossen hat. Oder, wenn Ihnen das lieber ist, Ihr Werk vollendet hat. Kommissar Maigret. Strompolizei? Ja? Biencourt, zum ersten Mal getaucht. einen schweren Koffer gefunden. Das Übrige wird folgen. Danke. Ihr Sohn Forster ist entschlossen, alles auf sich zu nehmen. Er ist davon überzeugt, dass Sie das alles einzig um seinetwillen getan haben. Aber gerade das ist falsch. Nicht um seinetwillen haben Sie Angst vor der Not, sondern um Ihrer selbst willen. Nicht um seinetwillen haben Sie gemordet. Und wenn Sie jetzt noch hier sind, so nur, weil Sie Angst haben, er könne sprechen. Ihre Handtasche her! Nein, nein, was? Sitzen bleiben! Handschuhe, Geldtasche, Kamm, Schlüssel, Puderdose. Und was ist das? Darum wollten Sie mit Ihrem Sohn unter vier Augen sprechen. Finden Sie nicht, dass es für eine einzige alte Frau schon genug Leichen sind, Frau Serre? Sie wollen damit sagen, Sie hätten ihm seine Tabletten gegeben. Genau gesagt das hier, was er für seine Tabletten gehalten haben würde. Und dann hätte der Gerichtsarzt wohl bald einen Herzschlag feststellen können. Herr Miguel? Lucas sagt Jean-Vier, er soll aufhören, wir sind fertig. Seine Mutter gesteht. Geht der Zahnarzt frei aus? Bestimmt nicht. Beihilfe. Und Madame Serre wird hingerichtet? Wegen ihres Alters wohl nicht. Da sitzt noch die Bohnenstange rum. Was ist, Herr Kommissar? Aus. Du kannst gehen. Hat er gestanden? Sie war es. Was? Die Alte hat? Später. Und vielen Dank. Wenn Alfred wieder da ist, dann gib ihm den guten Rat. Ach, das hat keinen Zweck. Der Trauerkloß wird immer wieder versuchen, einen von seinen Schränken zu knacken. Weil er doch davon träumt, dass wir eines Tages aufs Land ziehen können. Sie hörten Maigret und die Bohnenstange nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal. Mit Paul Dahlke, Hanne Wieder, Hans-Ernst Jäger, Gertrud Spalke, Rolf Beusen, Traute Rose, Reinhard Glemnitz und anderen. Musik Herbert Jachtschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.